Zehn Kumpel des Kohlenbergwerkes Soksung des Vereinigten Kohlenbergwerkes im Gebiet Myungcheon, Bezirk Nordhamgyong in der DVRK, gerieten im Juni wegen des Anasakas und der Verbrennungsvergiftung durch die Verbrennung zweiten bis dritten Grades zu 50% am ganzen Leib in kritische Lebensgefahr und wurden ins Krankenhaus gebracht. Als Marschall Kim Jong-un vom Unfall der Kumpel erfuhr, ließ er alle Patienten mit dem Flugzeug zum Krankenhaus der Medizinischen Hochschule Pyongyang der Kim Il-sung-Universität transportieren und ergriff persönlich alle Behandlungsmaßnahmen. Dank der Wohltat des sozialistischen Gesundheitssystems der DVRK wurden alle Patienten geheilt. Im herzlichen Glückwunsch der Mediziner und Belegschaft dieses Krankenhauses verließen die Kumpel am 13. August das Krankenhaus.